Internationes kultureller Tonbanddienst. Tonbandreihe Modelle für den audiolingualen Unterricht. Sprach- und Hörverstehensübungen für Deutsch als Fremdsprache. Erstellt von Werner Beile, Ruhr-Universität Bochum. Erster Teil. Sprachübungen zur Einübung von Reflexivverben, teilweise in Verbindung mit Modalverben. Sprachübung Nummer 1. Partyvorbereitungen. Dieter Neumeier und seine Schwester Hanne geben eine Party. Ihre Freunde helfen dabei mit. Dieter überprüft gerade seine Liste für die Party. Hören Sie ihm bitte zu. Peter kümmert sich um die Schallplatten. Birgit und Frank kümmern sich um das Bier. Paula kümmert sich um das Essen. Hanne kümmert sich um das Holz für den Kamin. Susanne kümmert sich um die Gläser. Und ich kümmere mich um die Organisation. Wiederholen Sie bitte, was Dieter sagt. Peter kümmert sich um die Schallplatten. Birgit und Frank kümmern sich um das Bier. Paula kümmert sich um das Essen. Hanne kümmert sich um das Holz für den Kamin. Susanne kümmert sich um die Gläser. Und ich kümmere mich um die Organisation. Dieter und Hanne unterhalten sich über die Vorbereitungen für die Party. Sie übernehmen Dieters Rolle. Bitte benutzen Sie Dieters Zettel bei Ihren Antworten. Hier ist ein Beispiel. Hören Sie bitte zu. Hilft Peter bei der Party? Er kümmert sich um die Schallplatten. Jetzt sind Sie dran. Hilft Peter bei der Party? Er kümmert sich um die Schallplatten. Und was machen Birgit und Frank? Sie kümmern sich um das Bier. Hilft Paula auch? Sie kümmert sich um das Essen. Und was soll ich machen? Du kümmerst dich um das Holz für den Kamin. Macht Susanne etwas? Sie kümmert sich um die Gläser. Und du machst natürlich nichts. Ich kümmere mich um die Organisation. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Sprachübung Nummer 2. Theaterkarten. Herr und Frau Neumeier schauen sich das Theater- und Konzertprogramm der Stadt Iserlohn für den Monat Januar an. Herr Neumeier hat nur Theaterkarten für Aufführungen der Vormiete C2. Seine Frau weiß davon nichts und möchte auch andere Aufführungen besuchen. Sie sind Herr Neumeier. Bei Ihren Antworten benutzen Sie bitte das Theater- und Konzertprogramm. Hier sind zwei Beispiele. Bitte hören Sie zu. Hanne und Dieter möchten gern die Mucknock-Kinder von Hachfeld sehen. Dafür müssen wir noch Karten kaufen. Und wie ist es mit dem Theaterstück Der Diener? Wir können hingehen. Ich habe schon Karten. Jetzt sind Sie dran. Hanne und Dieter möchten gern die Mucknock-Kinder von Hachfeld sehen. Dafür müssen wir noch Karten kaufen. Ich möchte gern am 14. Januar die Oper von Karl Orff sehen. Dafür müssen wir noch Karten kaufen. Und wie ist es mit dem Theaterstück Der Diener? Wir können hingehen. Ich habe schon Karten. Hast du auch Karten für Tag gekauft? Dafür müssen wir noch Karten kaufen. Am 28. Januar steht ein Stück von Pirandello auf dem Programm. Dafür müssen wir noch Karten kaufen. Wiener Blut von Johann Strauss wird am 31. Januar gespielt. Wir können hingehen. Ich habe schon Karten. Unser Terminkalender für Januar ist jetzt aber voll. Sprachübung Nummer 3. Wie komme ich am besten? Frau Neumeier will eine Bekannte im Krankenhaus in der Nachbarstadt besuchen. Sie kennt sich aber in dieser Stadt nicht aus. Sie hält mit ihrem Auto an einer Tankstelle und erkundigt sich nach dem Weg. Ein Tankwart zeigt ihr den Weg auf dem Stadtplan. Sie sind Frau Neumeier. Benutzen Sie bitte den Stadtplan bei Ihren Antworten. Hier sind zwei Beispiele. Bitte hören Sie zu. Können Sie mir bitte sagen, wie ich am besten zum Krankenhaus komme? Sie müssen zuerst Richtung Rathaus fahren. Also ich muss geradeaus fahren. Dann am Gloria-Kino vorbei. Also ich muss die erste Straße links abbiegen. Jetzt sind Sie dran. Sie müssen zuerst Richtung Rathaus fahren. Also, ich muss geradeaus fahren. Und dann am Gloria-Kino vorbei. Also, ich muss die erste Straße links abbiegen. Mhm. Und dann die Werminger Straße entlang. Also, ich muss geradeaus fahren. Dann kommt die Hagener Straße. Da müssen Sie reinfahren. Also, ich muss die zweite Straße rechts abbiegen. Von dort können Sie schon den Bahnhof sehen. Da müssen Sie nämlich hinfahren. Also, ich muss geradeaus fahren. Ja, richtig. Sie fahren geradeaus und biegen bei Firma Schulte und Söhne ab. Also, ich muss die erste Straße rechts abbiegen. Ja, die Bergmannstraße. Sie fahren an einer Kirche vorbei. Also, ich muss geradeaus fahren. Richtig. Und hinter der Apotheke biegen Sie wieder ab. Also, ich muss die zweite Straße rechts abbiegen. Und vor sich sehen Sie dann das Krankenhaus. Also, ich muss geradeaus fahren. Wissen Sie was? Am besten fahre ich eben mit. Sprachübung Nummer 4. Theoretischer Fahrunterricht. Hanne nimmt am Fahrunterricht teil. Der Fahrschullehrer stellt Fragen zu einigen Verkehrszeichen. Schauen Sie sich bitte dabei die Verkehrszeichen auf Ihrem Arbeitsbogen an. Hier sind zwei Beispiele. Hören Sie bitte zu. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 1? Hier darf man nur rechts abbiegen. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 2? Hier darf man nicht schneller als 30 fahren. Jetzt sind Sie dran. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 1? Hier darf man nur rechts abbiegen. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 2? Hier darf man nicht schneller als 30 fahren. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 3? Hier darf man nicht überholen. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 4? Hier darf man parken. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 5? Hier darf man nicht halten. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 6? Hier darf man nur geradeaus fahren. Was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 7? Hier darf man nicht parken. Und was bedeutet das Verkehrszeichen Nummer 8? Hier darf man nicht schneller als 50 fahren. Sehr schön, Fräulein Neumeier. Sprachübung Nummer 5. Einmal Rührei, bitte. Herr und Frau Neumeier sitzen im Speisewagen des D-Zugs. Frau Neumeier muss sich sehr in Acht nehmen. Sie darf gar nichts Fettiges essen. Sie sind Herr Neumeier. Benutzen Sie bitte die Speisekarte bei Ihren Antworten. Hier ist ein Beispiel. Hören Sie bitte zu. Was darf es sein? Für mich einmal Rührei, bitte. Nummer 312. Und ich möchte gern Nummer 322. Aber Omelette mit Spargel darfst du nicht essen. Jetzt sind Sie dran. Ich möchte gern Nummer 322. Aber Omelette mit Spargel darfst du nicht essen. Dann hätte ich gern Nummer 323. Aber Omelette mit feinem Ragout darfst du nicht essen. Ich könnte Nummer 321 bestellen, oder? Aber Bauernomelette darfst du nicht essen. Ich würde gern Nummer 316 bestellen. Aber zwei Rühreier mit Schinkenwürfeln darfst du nicht essen. Wie wär's mit 314? Aber zwei Spiegeleier mit Schinken darfst du nicht essen. Nummer 313? Aber drei Spiegeleier darfst du nicht essen. Dann bleibt ja nur noch Nummer 311. Ein gekochtes Ei darfst du essen. Guten Appetit, Hilde. Sprachübung Nummer 6. In der Sprechstunde. Herr Neumeier fühlt sich nicht wohl. Er geht zu seinem Hausarzt. Der Arzt stellt fest, dass Herr Neumeier überarbeitet ist. Er sagt ihm, was er tun muss. Hier ist das erste Beispiel. Hören Sie bitte zu. Legen Sie sich nach dem Mittagessen hin. Sie müssen sich hinlegen. Jetzt sind Sie dran. Legen Sie sich nach dem Mittagessen hin. Sie müssen sich hinlegen. Ruhen Sie sich nach jeder Anstrengung aus. Sie müssen sich ausruhen. Entspannen Sie sich in Ihrer Freizeit. Sie müssen sich entspannen. Erholen Sie sich in Ihren Ferien. Sie müssen sich erholen. Hier ist das zweite Beispiel. Hören Sie bitte zu. Beeilen Sie sich nicht beim Frühstück. Sie dürfen sich nicht beeilen. Jetzt sind Sie dran. Beeilen Sie sich nicht beim Frühstück. Sie dürfen sich nicht beeilen. Regen Sie sich nicht beim Autofahren auf. Sie dürfen sich nicht aufregen. Ärgern Sie sich nicht über Ihren Chef. Sie dürfen sich nicht ärgern. Überanstrengen Sie sich nicht bei der Arbeit. Sie dürfen sich nicht überanstrengen. Einige Wochen später. Frau Neumeier erinnert ihren Mann an die Anweisungen des Arztes. Die Anweisungen finden Sie auf Ihrem Arbeitsbogen. Du Walter, hör mal genau zu. Der Arzt hat dir aufgeschrieben, was du machen musst. Ja, lies mal vor, Hilde. Was muss ich denn machen? Du musst dich mittags hinlegen. Und was darf ich nicht machen? Du darfst dich gar nicht aufregen. Jetzt sind Sie dran. Was muss ich denn machen? Du musst dich mittags hinlegen. Und was muss ich noch machen? Du musst dich nach jeder Anstrengung ausruhen. Was steht dort noch? Du musst dich völlig entspannen. Noch etwas? Du musst dich gründlich erholen. Was darf ich nicht machen? Du darfst dich gar nicht aufregen. Und was darf ich sonst nicht machen? Du darfst dich auf keinen Fall ärgern. Sonst noch was? Du darfst dich niemals beeilen. Ja, was denn noch? Du darfst dich überhaupt nicht überanstrengen. Aber dann darf ich ja überhaupt nichts mehr machen. Was für ein Leben. Wünsche kann man nicht erfüllen und nicht alle Träume werden wahr. Aber du kannst meine Sehnsucht stillen, sag doch endlich ja. Sprachübung Nummer 7. Immer dasselbe. Walter und Hilde Neumeier wollen ausgehen. Walter ist schon fertig und wartet ungeduldig auf seine Frau Hilde. Bitte hören Sie selbst. Beeil dich doch. Bist du endlich fertig, Hilde? Hast du deine Haare schon gekämmt? Nein, ich muss mich noch kämmen. Du musst dich noch rasieren. Aber ich hab mich schon rasiert. Jetzt sind sie dran. Hast du deine Haare schon gekämmt? Nein, ich muss mich noch kämmen. Du hast dich aber umgezogen, nicht wahr? Nein, nein, ich muss mich noch umziehen. Aber geduscht hast du dich schon. Oder etwa auch nicht? Nein, ich muss mich noch duschen. So, jetzt bin ich fertig. Aber Walter, so kannst du doch nicht gehen. Du musst dich noch rasieren. Aber ich hab mich schon rasiert. Den Anzug kannst du aber heute Abend nicht tragen. Du musst dich noch umziehen. Aber ich hab mich schon umgezogen. Und wie sehen deine Haare aus? Du musst dich noch kämmen. Aber ich hab mich schon gekämmt. Und du siehst auch so müde aus. Du musst dich ausruhen, Walter. Aber ich hab mich schon ausgeruht. Aber wie du meinst, Hilde. Ich lege mich wieder hin und du kannst allein zu Schmitz gehen. Schlag doch dein Bett in der Kneipe auf, du bist doch nie daheim. Schlag doch dein Bett in der Kneipe auf, wasch dich mit Bier und Wein. Sprachübung Nummer 8. Eine Stelle wird frei. Herr Neumeyers Chef verlässt die Firma. Walter Neumeyer und seine Tochter unterhalten sich darüber. Bitte hören Sie zu. Hier sind drei Beispiele. Mutter hat mir erzählt, dass dein Chef geht. Du freust dich doch nicht darüber. Natürlich freue ich mich darüber. Und die freie Stelle? Du kümmerst dich doch nicht darum. Natürlich kümmere ich mich darum. Aber du interessierst dich doch nicht dafür. Natürlich interessiere ich mich dafür. Jetzt sind Sie dran. Mutter hat mir erzählt, dass dein Chef geht. Du freust dich doch nicht darüber. Natürlich freue ich mich darüber. Aber du hast dann viel mehr Arbeit. Du ärgerst dich doch nicht darüber. Natürlich ärgere ich mich darüber. Du beschwerst dich doch nicht darüber. Natürlich beschwere ich mich darüber. Und die freie Stelle? Du kümmerst dich doch nicht darum. Natürlich kümmere ich mich darum. Du bemühst dich doch nicht darum. Natürlich bemühe ich mich darum. Du bewirbst dich doch nicht darum. Natürlich bewerbe ich mich darum. Aber du interessierst dich doch nicht dafür. Natürlich interessiere ich mich dafür. Du meldest dich doch nicht dafür. Natürlich melde ich mich dafür. Du setzt dich doch nicht dafür ein. Natürlich setze ich mich dafür ein. Darauf kannst du dich verlassen. Sprachübung Nummer 9. Einer hat sich geändert. Herr Neumeier versucht, einen anderen Kollegen ins Gespräch zu ziehen. Hier ist ein Beispiel. Bitte hören Sie zu. Haben Sie das Resultat der Wahlen gehört? Ich kümmere mich nicht mehr um die Politik. Sie haben sich doch früher darum gekümmert. Jetzt sind Sie dran. Haben Sie das Resultat der Wahlen gehört? Ich kümmere mich nicht mehr um die Politik. Sie haben sich doch früher darum gekümmert. Interessieren Sie sich denn gar nicht mehr für die Politik? Nein, überhaupt nicht mehr. Sie haben sich doch früher dafür interessiert. Ist das nicht eine Schande, wie die jungen Leute heutzutage aussehen? Ich rege mich überhaupt nicht über sowas auf. Sie haben sich doch früher darüber aufgeregt. Haben Sie schon gehört? Morgen kommt eine neue Sekretärin. Meinen Sie etwa, ich freue mich darüber? Sie haben sich doch früher darüber gefreut. Drei Kollegen dürfen wieder mit zur Messe nach Hannover fahren. Ich bemühe mich nicht um diese Fahrt. Sie haben sich doch früher darum bemüht. Bei Schmidt und Co. wird die Stelle des Direktors ein zweites Mal ausgeschrieben. Um diese Stelle bewerbe ich mich nicht. Sie haben sich doch früher darum beworben. In 2 Monaten soll unser Sommerfest stattfinden. Für so etwas setze ich mich nicht ein. Sie haben sich doch früher dafür eingesetzt. Was machen Ihre Basteleien für Weihnachten? Mit Basteleien beschäftige ich mich nicht mehr. Sie haben sich doch früher damit beschäftigt. Seitdem ich verheiratet bin, habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Sprachübung Nummer 10. Streit im Büro. 2 Wochen später. Herr Neumeier und sein Kollege streiten sich. Hier ist ein Beispiel. Bitte hören Sie es sich an. Es handelt sich um einen Vorfall am letzten Dienstag. Beklagen Sie sich nicht bei mir, sondern beim neuen Chef. Ich werde mich beklagen. Darauf können Sie sich verlassen. Jetzt sind Sie dran. Es handelt sich um einen Vorfall am letzten Dienstag. Beklagen Sie sich nicht bei mir, sondern beim neuen Chef. Ich werde mich beklagen, darauf können Sie sich verlassen. Ach ja, der Chef ist krank. Am besten beschweren Sie sich bei Herrn Mauck. Ich werde mich beschweren, darauf können Sie sich verlassen. Vergessen Sie nicht, sich vorher bei der Gewerkschaft zu erkundigen. Ich werde mich erkundigen, darauf können Sie sich verlassen. Aber wenden Sie sich vorher an Herrn Meiner. Ich werde mich vorher an ihn wenden, darauf können Sie sich verlassen. Kümmern Sie sich bitte noch um diesen Brief hier. Ich werde mich darum kümmern. Darauf können Sie sich verlassen. Das Beste wäre es, wenn Sie sich um eine andere Stelle bewerben würden. Ich werde mich um eine andere Stelle bewerben. Darauf können Sie sich verlassen. Sprachübung Nummer 11. Herzlichen Dank. Hier ist das erste Beispiel. Bitte hören Sie es sich an. Ihr Rat war sehr nützlich. Ich möchte mich für den nützlichen Rat bedanken. Jetzt sind Sie dran. Ihr Rat war sehr nützlich. Ich möchte mich für den nützlichen Rat bedanken. Das Weihnachtsgeschenk war schön. Ich möchte mich für das schöne Weihnachtsgeschenk bedanken. Das Abendessen schmeckte ausgezeichnet. Ich möchte mich für das ausgezeichnete Abendessen bedanken. Das Buch ist sehr interessant. Ich möchte mich für das interessante Buch bedanken. Die Blumen waren schön. Ich möchte mich für die schönen Blumen bedanken. Hier ist das zweite Beispiel. Bitte hören Sie es sich an. Es war sehr nett von Ihnen, mich einzuladen. Ich möchte mich für Ihre Einladung bedanken. Jetzt sind Sie dran. Es war sehr nett von Ihnen, mich einzuladen. Ich möchte mich für Ihre Einladung bedanken. Es war sehr freundlich von Ihnen, mich zu empfehlen. Ich möchte mich für Ihre Empfehlung bedanken. Es war sehr nett von Ihnen, mich so zu ermutigen. Ich möchte mich für Ihre Ermutigung bedanken. Es war sehr freundlich von Ihnen, mir zu helfen. Ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Es war sehr nett von Ihnen, mich zu unterstützen. Ich möchte mich für Ihre Unterstützung bedanken. Sprachübung Nummer 12. Berufsberatung. Mehrere Personen informieren sich bei der Berufsberaterin. Sie sind die Berufsberaterin. Bitte schauen Sie sich bei Ihren Antworten den Zeitungsausschnitt mit den verschiedenen Stellen genau an. Hier ist ein Beispiel. Bitte hören Sie es sich an. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Mein Name ist Droste. Ich bin schon lange in der Erwachsenenbildung tätig und suche eine leitende Stelle. Wo könnte ich mich bewerben? Moment mal. Bewerben Sie sich bei der Georg von Vollmar Akademie. Danke sehr für den Hinweis. Auf Wiedersehen. Jetzt sind Sie dran. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Mein Name ist Droste. Ich bin schon lange in der Erwachsenenbildung tätig und suche eine leitende Stelle. Wo könnte ich mich bewerben? Bewerben Sie sich bei der Georg von Vollmer Akademie. Danke sehr für den Hinweis. Auf Wiedersehen. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Ich heiße Kausen. Ich möchte mehr über die Arbeit in einem Verlag wissen. Wo soll ich mich erkundigen? Erkundigen Sie sich bei dem Verlag Moritz Diesterweg. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Der nächste, bitte. Guten Tag, ich heiße Schubert. Guten Tag, Herr Schubert. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Lehrer und würde gern 2 Jahre als Lehrer ins Ausland gehen. Bei wem soll ich mich erkundigen? Erkundigen Sie sich bei dem Bundesverwaltungsamt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Mein Name ist Siebert. Guten Tag, Frau Siebert. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Röntgenassistentin und möchte mich verändern. An wen könnte ich mich wenden? Wenden Sie sich an Professor Tillmann. Vielen Dank für die Auskunft. Auf Wiedersehen. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Vogt. Ich habe gehört, dass es in Hamburg ein Fernlehrinstitut gibt. Mit wem sollte ich mich in Verbindung setzen? Setzen Sie sich mit Herrn Dr. Eberhard Jobst in Verbindung. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Herein. Guten Tag. Ich heiße Sen. Ich bin Krankenschwester und möchte gern Kinder pflegen. Wo könnte ich mich bewerben? Bewerben Sie sich bei der Verwaltung des Caritas-Hauses. Vielen Dank für den Hinweis. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Mein Name ist Grossmann. Ich bin Psychologe und suche eine neue verantwortliche Stellung. Mit wem könnte ich mich in Verbindung setzen? Setzen Sie sich mit der Direktion der Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern in Verbindung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, das wär's für heute. Rollenspiel. Text Nummer 1. Begrüßung. Walter, es klingelt. Mach doch bitte auf. Guten Abend, Herr Neumeier. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hoffmann. Ich freue mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen, Herr Hoffmann. Wir haben uns hier bereits am Telefon kennengelernt. Bitte kommen Sie herein. Ich muss mich sehr für Ihre Einladung bedanken. Bitte setzen Sie sich doch. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Cognac oder ein Glas Wein? Gern, aber bitte nichts Alkoholisches. Sie wissen ja, Autofahren und Alkohol vertragen sich nicht. Spielen Sie bitte die Rolle des Gastgebers. Walter, es klingelt. Mach doch bitte auf. Guten Abend, Herr Neumeier. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hoffmann. Ich muss mich sehr für Ihre Einladung bedanken. Gern, aber bitte nichts Alkoholisches. Sie wissen ja, Autofahren und Alkohol vertragen sich nicht. Spielen Sie bitte die Rolle des Gastes. Walter, es klingelt. Mach doch bitte auf. Ich freue mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen, Herr Hoffmann. Wir haben uns hier bereits am Telefon kennengelernt. Bitte kommen Sie herein. Bitte setzen Sie sich doch. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Cognac oder ein Glas Wein? Rollenspiel. Text Nummer 2. Verabschiedung. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken geben? Nein, danke. Sie wollen doch noch nicht gehen. Es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt wirklich schon verabschieden. Wenn ich mich nicht beeile, komme ich vor 1 nicht ins Bett. Und Sie wissen ja, morgen muss ich früh aufstehen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie kommen konnten. Hoffentlich haben Sie sich nicht gelangweilt. Aber ganz im Gegenteil, Frau Neumeier. Ich habe mich sogar sehr gut unterhalten. Ich habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt. Darüber freuen wir uns natürlich. Besuchen Sie uns bald einmal wieder. Spielen Sie bitte die Rolle des Gastes. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken geben? Sie wollen doch noch nicht gehen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie kommen konnten. Hoffentlich haben Sie sich nicht gelangweilt. Darüber freuen wir uns natürlich. Besuchen Sie uns bald einmal wieder. Spielen Sie bitte die Rolle der Gastgeberin. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken geben? Nein, danke. Es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt wirklich schon verabschieden. Wenn ich mich nicht beeile, komme ich vor 1 nicht ins Bett. Und Sie wissen ja, morgen muss ich früh aufstehen. Aber ganz im Gegenteil, Frau Neumeier, ich habe mich sogar sehr gut unterhalten. Ich habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt.